WDR 5. Neugier genügt. Zu Beginn des Aufstiegs laufen wir besser langsam. Wenn wir zu schnell laufen, sind wir bald erschöpft. Ganz oben können wir eine Frucht essen. Bis zum Camp brauchen wir etwa 4 Stunden. Es wird ernst. In 15 Minuten werden wir zur verlorenen Stadt aufbrechen. Wir sollen mit unseren Kräften haushalten, warnt uns unser Führer Wilson Montero. 4 Tage harter Fußmarsch, quer durch Gebirge und Dschungel liegen vor uns. Die verlorene Stadt wurde um 700 nach Christus von den Tairona-Indianern im Sierra Nevada-Gebirge im Norden Kolumbiens errichtet. Die Tairona verschwanden, die Ruinen blieben, vom Urwald überwuchert. Ob wir noch Fragen hätten, will Wilson wissen. Wir sind 11 Personen in unserer Gruppe. Spanier, Franzosen, Deutsche, ein Schweizer, kein einziger Kolumbianer. Ein Jeep hat uns die 2 Stunden von der Küstenstadt Santa Marta in das Dorf Mamey gebracht. Nun sitzen wir uns in einer Gaststube gegenüber. Alle sind noch etwas schüchtern. Aber ja, eine Frage habe ich noch. Und zwar, ob es in den Camps genügend Betten für alle gibt. Wir haben 2 Optionen zum Schlafen. Entweder Bett oder Hängematte. Die Decken sind sauber. Alles ist wohl organisiert, beruhigt Wilson. Ich betrachte währenddessen die Rucksäcke meiner Mitreisenden. Alberto González, 28 Jahre alt, aus dem spanischen Asturien, zeigt mir, was er eingepackt hat. Ein T-Shirt pro Tag, ein Ersatz-T-Shirt, Unterwäsche für jeden Tag, Zahnbürste, Fotoapparat, Trockenfrüchte und Energieriegel. Meine Befürchtung bestätigt sich. Albertos 25-Liter-Rucksack wiegt gerade mal die Hälfte meines Rucksacks. Zum Umpacken aber ist es zu spät. Pünktlich um 1 marschieren wir los. Irgendwo hinter der grünen Bergkette am Horizont verstecken sich die höchsten Gipfel Kolumbiens. Der Pico Colón und der Pico Bolívar. Bald bilden Sand und Vegetation links und rechts von uns einen mannhohen natürlichen Wall. Ich schwatze mit den Leuten aus meiner Gruppe. Unter ihnen Gareth, ein 30-jähriger Unternehmensberater aus Neuseeland. Dünn, hochgewachsen, Nickelbrille. Ich hatte einen Lonely Planet Reiseführer bei mir, als ich das letzte Mal in Südamerika war. Damals machte ich den Inca Trail mit und da las ich über andere Wanderungen, so auch über diese hier. Ich glaube, ich habe sogar jemanden getroffen, der die Wanderung hier gemacht hatte. Florian Riedmann, ein Schweizer Architekt, 34 Jahre alt, braun gebrannt, 3-Tage-Bart, will von Kolumbien bis Peru reisen. Die Ciudad Perdida, wie die verlorene Stadt auf Spanisch heißt, wurde ihm von einer Kollegin empfohlen. Eigentlich kam es so, als ich schon nach Kolumbien fahren wollte, dass eigentlich schon eine Freundin diese Südamerika-Reise gemacht hat, die bei mir mit im Büro sitzt, gemeint hat, dass das so mit ihr Höhepunkt war auf der Südamerika-Reise. Nach 2 Stunden Aufstieg machen wir auf einem Plateau auf 600 Metern Höhe Halt. Durch das Tal unter uns schlängelt sich der Buritaca-Fluss. Wilson weist auf Flächen auf der anderen Seite des Tals, auf der die Bäume deutlich niedriger stehen. Ehemalige Coca-Felder, erklärt er. Wenn ein Bauer Yucca anpflanzt, muss er 1 Jahr auf die erste Ernte warten. Baut er Coca an, kann er 1 Monat später schon die ersten Blätter ernten. Mit Coca bringt er es auf 3 Ernten im Jahr. Ihre Coca mussten die Bauern in der Sierra Nevada an rechtsgerichtete Paramilitärs verkaufen, die es in Labors zu Kokain weiterverarbeiteten. Die Paramilitärs hatten die gesamte Zone unter Kontrolle. Bis 2005, dann gaben sie die Waffen ab. Ihr Chef, Hernán Giraldo, sitzt heute in den USA im Gefängnis. Die Bauern mussten die Coca an diesen Herrn verkaufen. Der finanzierte damit seine Waffen und das Essen für seine Leute. Die Droge ging dann ins Ausland. Bis vor 10 Jahren begegneten Touristen hier in den Bergen den Paramilitärs. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. An dem Aussichtspunkt kommen andere Wandergruppen an. Jede wird von einem Führer begleitet, die untereinander mit Funkgeräten Kontakt halten. Unser Führer Wilson ist gerade mal 1,60 Meter groß schleppt aber für zwei. Das Gesicht des 44-Jährigen zeugt von indianischen Vorfahren. Er sei einer der erfahrensten Tourguides in der Sierra Nevada, sagt Wilson stolz. Seit 22 Jahren, die Hälfte meines Lebens, arbeite ich in diesem Geschäft. Während ich keuchend einen Hügel hochstapfe, reitet ein Kogi-Indianer an mir vorbei, erkennbar an der weißen Leinenkleidung. Die Kogis sind eines von vier indigenen Völkern in der Sierra Nevada. Als ich vorsichtig die Kamera zücke, streckt der Indigener seine rechte Hand zum Victory-Zeichen aus. Die Indigenas werden ärgerlich, wenn Leute in ihr Dorf eindringen und ohne ihre Erlaubnis Fotos schießen. Man muss ihren Raum respektieren. Aber wenn wir sie um Erlaubnis bitten, dann akzeptieren sie das. Wir von den Reisebüros haben ein Abkommen mit ihnen geschlossen. Wir geben ihnen Geld und sie halten dafür die Wege instand. Darum gibt es kaum noch Probleme. Im Gegenteil, häufig helfen sie uns. Sie haben sich organisiert und merken, dass der Tourismus auch ihnen Einkünfte bringt. Nach 4 Stunden kommen wir über eine knarrende Hängebrücke im Basiscamp 1 an. Unter einem Holzdach befinden sich 8 Doppelstockbetten. Rechts daneben eine offene Küche. 7 Kilometer haben wir zurückgelegt. Es ist nicht so sehr die Distanz, sondern das ständige Auf und Ab, das Kraft kostet. Der Neuseeländer Gareth ist trotzdem noch fit. Ich fand es heute relativ einfach. Die Landschaft ist unglaublich, vor allem die baumfreien Flächen, wo früher Koka angebaut wurde. Vor 10 Jahren wäre es ganz anders gewesen, hier zu wandern. Jetzt fühlt es sich schon sehr sicher an. Was unterscheidet das Wandern hier von dem in den Alpen, frage ich den Schweizer Florian. Also das Klima macht auf jeden Fall mehr zu schaffen, sicherlich beschwerlicher. Das Gelände ist eigentlich einfacher. Ja, weniger felsig. Also man läuft ja eher auf so einem ausgetretenen Staubweg. Ich laufe ja in Sandalen gerade. Klappt auch gut. Sollten halt schon ein gutes Profil haben. Wird jetzt auch noch mal 4 Stunden laufen. Die Köchinnen des Camps haben Huhn und Salat zubereitet. Während wir hungrig das Abendbrot hinunterschlingen, beschreibt Wilson den Ablauf des zweiten Tages. Un café, desayuno, frutas. Um 5:30 frühstücken wir, es gibt Kaffee und Früchte. Dann laufen wir 3 Stunden bis Camp 2, die Sonne wird brennen. Im Lager 2 essen wir Mittag, dort werden wir Zeit haben, um noch etwas im Fluss zu baden. Dann wandern wir weiter bis Lager 3. Bis dahin sind es auch noch mal 3 Stunden. Während die Dunkelheit einbricht, schwatze ich noch mit dem französischen Pärchen aus unserer Reisegruppe. Er und seine Freundin Isabelle hätten vor 2 Wochen geheiratet, erzählt mir Fred Oppenheim, ein 38-jähriger Lehrer. Wir verbringen hier die Flitterwochen. Isabelle ist halb französisch, halb kolumbianisch stämmig. Wir besuchen ihre Familie in Kolumbien. Wir sind in den Tayrona Park und nach Palomino gefahren und haben Strandurlaub gemacht. Aber danach wollten wir noch etwas Bedeutungsvolleres machen. In der Nacht halten mich die Gesänge der Kröten unten am Fluss noch lange wach. Der Spanier Alberto und die anderen Jungspunde setzen sich nach dem Frühstück am nächsten Morgen sofort an die Spitze. Ich bleibe lieber am Ende der Gruppe. Während wir durch den Fluss warten, zeigt Wilson auf einen Felsen. Dort hätte ein Jaguar vor 4 Monaten fast ein Kind verspeist, behauptet er. Wenn der Jaguar unsere Angst spürt, dann wird er uns verfolgen. Wenn wir keine Angst zeigen, dann ist er scheu. Hier auf dem Felsen spielten einige Kinder. Ein Jaguar hätte fast eines von ihnen gefangen. Zum Glück kam ein Führer mit vielen Leuten vorbei und der Jaguar nahm reißaus. Warum haben wir eigentlich noch keine Tiere gesehen, frage ich Wilson. Es muss ja nicht gleich die größte Raubkatze Südamerikas sein. Hier leben vor allem nachtaktive Tiere. Wenn wir zwischen 5 und 8 Uhr abends wandern würden, würden wir viele Tiere sehen. Weil wir nachts nicht laufen, sehen wir halt gar nichts. Wilson stellt mich einem Wanderer vor, der mit 2 Frauen im Gefolge an uns vorbeieilt. Er ist um die 40 Jahre alt, schlank, körperlich in ausgezeichneter Form. Sein Name ist Santiago Giraldo. Er war einst staatlicher Chefarchäologe der verlorenen Stadt. Bis heute forscht und restauriert er in der Ruinenstadt, nun aber für eine Stiftung. Ich will von ihm wissen, Wie verlief damals der Zusammenprall zwischen den Tairona-Indianern und den spanischen Eroberern? Es gab eine Kriegerelite, die sich den Spaniern entgegenstellte und ihnen einen Guerillakrieg lieferte. Die Spanier hatten viele Probleme. So konnten sie in der Topographie hier ihre Kavallerie nicht gut einsetzen. Der Krieg dauerte mehr als 80 Jahre. Am Ende waren es die von den Europäern eingeschleppten Krankheiten, die die hochentwickelten und wehrhaften Indigenas besiegten, sagt Santiago. Zwischen 1500 und 1600 brachten die Europäer Krankheiten wie Typhus, Grippe und Pocken in die neue Welt. Stell dir sowas wie die Pest vor, die aber alle 10 Jahre wieder neu einfällt. Hier in der Sierra Nevada lebten einst zwischen 300 und 350.000 Menschen. Gegen 1600 waren von denen noch etwa 10% am Leben. Die überlebenden Tairona verschwanden. Und die verlorene Stadt wurde vom Urwald übernommen. In einem Bach wäscht eine Kogi-Indianerin Wäsche. Mit einem Stein klopft sie auf ein Hemd, um den Dreck zu lösen. Ich frage Santiago, ob die Kogis direkte Nachfahren der Tairona sind. Sie sind die Überlebenden der Überlebenden der Überlebenden. Eine Epidemie zerstört das soziale Netz einer Gesellschaft. Die Jungen und die Alten sterben. Die Überlebenden bewahren einige Dinge und andere vergessen sie. Die Kogis sind Nachfahren der Tairona, so wie die Franzosen Nachfahren der Kelten sind. Gegen 11 Uhr treffen wir im Lager 2 ein, wo wir Mittagsrast halten. Während des Aufstiegs am Nachmittag bleibt Wilson neben einigen umgeworfenen Steinen stehen. Das ist ein Grab, das von Schatzsuchern ausgeraubt wurde. Sie schaufeln die Erde aus und nach etwa einem Meter unter einem Felsbrocken befindet sich üblicherweise die Urne, in der Keramiken und Gold versteckt sind. Guacaros, so nennen die Kolumbianer die Grabräuber. Bis zu 3000 gab es zu ihrer Hochzeit in den 70er Jahren in der Sierra Nevada. Sie hatten es vor allem auf die herrlichen Goldfiguren abgesehen, für die die Tairona berühmt sind. Ein Grabräuber namens Julio César Sepúlveda war es auch, der die verlorene Stadt 1975 entdeckte. Santiago Giraldo erzählt mir die Geschichte, die bereits zur Legende geworden ist. Die verlorene Stadt wurde von Julio César, dem Sohn von Don Florentino Sepúlveda, entdeckt. Er befand sich auf der Jagd und schoss einen Vogel. Dieser Vogel fiel auf eine Stufe, die zur verlorenen Stadt führte. Don Florentino war ein bekannter Grabräuber. Er und Julio César begannen, die verlorene Stadt auszurauben und fanden jede Menge schöne Objekte. Das merkten bald auch andere Schatzsucher, die den Sepulvedas auflauerten. Es gab einen Schusswechsel, bei dem der Sohn getötet wurde. Danach rief der Chef all dieser Grabräuber, Jaime Barón, das Goldmuseum in Bogotá an und bot dem Direktor an, warum plündern wir die verlorene Stadt nicht zusammen aus? Der damalige Leiter des Goldmuseums in Bogotá schlug diese eigenwillige Offerte aus und informierte stattdessen die Regierung. Die schickte Archäologen und Soldaten zur verlorenen Stadt. Die illegale Plünderei nahm danach deutlich ab. Während ich Santiago Giraldo weiter ausfrage, tauchen vor uns einige Blockhütten auf, unter riesigen Bäumen, direkt neben einem Bach. Es ist das Basislager 3, unser Tagesziel. Vor dem alten Röhrenfernseher auf der Veranda sitzen Indigenas und Touristen in trauter Eintracht zusammen. Der heutige Tag war deutlich anstrengender, gesteht mir Fred Oppenheim. If you're healthy and fit, you can do it. But it's quite hard. Heute war ziemlich hart. Wenn du gesund und fit bist, dann schaffst du das. Aber selbst so war es ziemlich hart. Während wir essen, greift Wilson die weißen Blüten eines Strauchs hinter uns. Es ist die berühmt-berüchtigte Burundanga-Pflanze. Diese Blüte löst man in Getränken auf, um dann Leute auszurauben. Am anderen Tisch sitzen Frauen, mit denen trinkt man ein Bier. Aus einem Bier werden 10 und dann muss man halt mal aufs Klo. Und derweilen schütten sie dir diese Flüssigkeit in dein Bier. Und wenn du dann vom Bad zurückkommst, dann verlierst du nach 10 bis 20 Minuten das Bewusstsein. Sie rauben dich aus, du schläfst 2-3 Tage und hinterher kannst du dich an rein gar nichts erinnern. Meine Mitreisenden sind fasziniert. Ob wir die Droge an einem Hund oder einer Katze ausprobieren könnten, fragt der Franzose Antoine. Bis vor einigen Jahren hätten die Touristen den Trank tatsächlich probieren können, allerdings mit so üblen Nebenwirkungen, dass die Führer das sein gelassen hätten, antwortet Wilson. Die Touristen begannen sich auszuziehen und suchten Sachen, die es gar nicht gab, oder sahen irgendwelche Tiere. Wir mussten sie dann mit Leinen festbinden. Als ich am nächsten Morgen aufstehe, spüre ich leichte Aufregung. Nicht, weil ich heimlich an der Burundanga-Pflanze genascht hätte. Heute ist der entscheidende Tag. Heute werden wir die verlorene Stadt betreten. Einige hundert Meter hinter dem Camp beginnt der Aufstieg. Angeblich 1000 steinerne Stufen sollen es sein. Ich versuche, die Stufen zu zählen, aber irgendwann verliere ich mich. Auf 1200 Metern Höhe setze ich meine Füße auf eine von Grünpflanzen bewachsene Steinterrasse. Willkommen in der verlorenen Stadt, sagt Wilson. Wir befinden uns an einer Stelle, wo die Leute aus der Stadt ihre Waren mit den Leuten von unten austauschten. Dieser Ort hier wurde 700 nach Christus errichtet. Auf jeder Terrasse gab es ein Haus. Die Häuser selber stehen nicht mehr, weil sie aus Holz konstruiert waren. Ich laufe einen steinernen Weg nach oben, vorbei an weiteren Terrassen und trete aus dem Dschungel heraus. Die Sonne blendet mich. Vor mir liegt ein vielleicht 500 Meter langes Bergplateau, das von runden und ovalen Terrassen bedeckt ist. Etwa 2000 Familien lebten hier, sagt Wilson. Um 1600 verließen die Taironer die verlorene Stadt, weil sie keine Lebensmittel mehr hatten. Sie erklärten die sterbende Stadt für verflucht. Sie zogen zu einem anderen Ort auf etwa 3000 Meter Höhe. Vielleicht war er sogar schöner als die verlorene Stadt. Er ist bisher unentdeckt. Es ist extrem kalt da oben, was die Ausgrabungen sehr schwierig macht. Ich treffe den Archäologen Santiago Giraldo wieder, der mir bereitwillig eine Extraführung gibt. Für die Tairona-Städte ist sehr typisch, dass man nie weiß, wo sie aufhören. Es gibt keine Stadtmauer, die die Grenze anzeigt zwischen drinnen und draußen. Zwei weitere Gruppen sind auf dem Gipfel eingetroffen. Dennoch sind wir nicht mehr als 50 Besucher auf dem Plateau. Normalerweise sind es zwischen 25 und 30 Touristen pro Tag. Das hängt von der Saison ab. Die Höhepunkte sind Januar und Ostern, wenn die Kolumbianer Ferien haben. Pro Jahr kommen 8.300 bis 8.500 Touristen hierher, was weit unter der Aufnahmekapazität der verlorenen Stadt von 23.000 Personen liegt. Die verlorene Stadt ist ein Geheimtipp. Und daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Die Parkverwaltung will nicht, dass sich die verlorene Stadt in ein Machu Picchu oder Angkor Wat verwandelt. Das sind unersetzbare Stätten. Wenn du zu viele Leute hineinlässt, brechen sie zusammen. Eine Stunde lang laufen wir über die Terrassen und genießen den Postkartenblick auf die Gipfel am Horizont. Dann beginnen wir den Abstieg zum Basiscamp 2, wo wir am Vortag die Mittagspause eingelegt hatten. Die Gesichter einiger Wanderer sehen nicht mehr so frisch aus. Der Neuseeländer Gareth und andere Mitreisende haben sich eine Magen-Darm-Grippe eingefangen. Isabelle, die frisch getraute Braut unseres französischen Freundes Fred, hat sich den Knöchel verstaucht. Wilson bringt ihr das Wasser für einen heißen Umschlag. Das ist mit Bananenblättern und Salz verkochtes Wasser. Das wird ihrem Fuß helfen. Die Nacht im Lager 2 verbringe dann auch ich auf der Toilette. Die hat immerhin Wasserspülung. Am vierten und letzten Tag treffen wir nach 4 Stunden Abstieg wieder im Basiscamp 1 ein. Ich suche Adan de Jesus Bedoya, den Betreiber des Camps. Wilson hatte mir erzählt, dass der 70-Jährige einst ein bekannter Schatzsucher war. Ich war 30 Jahre lang Grabräuber. Ich habe das von 1975 bis vor kurzem gemacht. Ich habe jetzt aufgehört, weil ich kaum noch laufen kann. Adan hat eine sehr überraschende Erklärung dafür, warum Grabplünderer wie er mittlerweile fast ausgestorben sind. Die Jugend von heute will doch nicht mehr arbeiten. Als Schatzsucher muss man aber hart arbeiten. Um 2, 3 Steine zu finden oder Goldstücke, wenn man Glück hat, muss man erst mal Löcher von bis zu 4, 5 Metern schaufeln. Während ich noch eine Nacht im Lager 1 anhänge, wollen die meisten in unserer Gruppe noch heute nach Santa Marta zurückkehren. Wir verabschieden uns. Traurigkeit schwingt mit. Die 4 Tage zu Fuß haben uns zusammengeschweißt. Mein französischer Mitwanderer Antoine Boyer fasst den Trip so zusammen. Die Wanderung zur verlorenen Stadt ist unglaublich. Die Stadt liegt ja wie vergessen im Dschungel. Du lernst nicht nur eine Menge über den Dschungel, sondern auch über Archäologie. Die Tour als solche ist sehr gut organisiert und das Essen ist auch gut, was für uns Franzosen ja sehr wichtig ist. Sogar Alberto, mein spanischer Gefährte, der mir ganz am Anfang unserer Reise seinen Rucksack zeigte und während der Wanderung stets vorneweg sprintete, hat sich von der Magie der verlorenen Stadt anstecken lassen. Wenn du in Südamerika viele Orte wie diesen oder Machu Picchu gesehen hast, ist es schwierig, nicht zu vergleichen. Aber am Ende hat jeder Ort seinen Zauber. Mir gefällt das, einen Moment alleine zu bleiben und die Augen zu schließen. Dann stelle ich mir vor, wie es sich hier gelebt haben muss. Ich laufe zu einer Stelle des Buritaca-Flusses, wo die Felsen eine Art Schwimmbecken gebildet haben. Dort erfrischen sich gerade einige Backpacker, die den Marsch zur verlorenen Stadt noch vor sich haben. Mein Abenteuer ist zu Ende gegangen, denke ich bei mir. Dann stürze ich mich die 3 Meter vom Felsen ins kalte Wasser. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.